Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 276. Gefühl der Selbstzerstörung heißt diese Woche. Und die Themen, ja, eigentlich nur ein Thema, HTC A9. Ja, das, ja, Skandal-Handy sozusagen, ja. Was das damit aus sich hat, das sage ich gleich noch. Und warum das keineswegs positiv ist, dass wir darüber sprechen. News, ja, waren diesmal ein bisschen verhalten, also so viel war da nichts. Dafür habe ich auch selbst noch was in der Community zu sagen. Und ja, die App der Woche gibt's dann auch noch. Ja, ich komme jetzt gleich sofort zum HTC A9. Das zurückgeklaute Design und die Preisfantasien in Europa für ein Midrange-Handy. Das, was nicht nur mich bewegt hat, sondern offenbar auch viele News-Redaktionen, die sich mit dem Thema Android beschäftigen. Und meiner Meinung nach zu Recht. Ja, zurückgeklaute sollten das heißen. Ja, ganz einfach. Das HTC A9 sieht aus wie eine iPhone-Kopie. Sogar wie eine schlechte iPhone-Kopie, muss man ganz klar sagen, weil Rückseite iPhone, Vorderseite Samsung, ja, schlimm. Aber jetzt das ursprüngliche Design, so sagen einige, war ja vom M7 und Apple hat es abgekupfert da. Jetzt muss man aber mal schauen, was das reell bedeutet. Man kann vielleicht dann eben HTC nicht vorwerfen, da nicht bei sich selbst abgeguckt zu haben. Nur das Problem ist, dass ein Design, das sich etabliert hat, eben von der Konkurrenz etabliert worden ist. Und nicht von HTC. Niemand kennt das M7 in freier Wildbahn. Und wenn man Leute mit dem iPhone sieht, dann sagen die Leute nicht, oh, guck mal, da hat ein HTC M7. Ach nee, das ist nur eine billige Kopie vom HTC M7. Nein. Ja, und deswegen hat man hier ein ganz klares Markenproblem. Man macht jetzt so wie die Konkurrenz und denkt, das ist gut oder das ist ja unser Design. Nun nützt gar nichts, weil es in der Öffentlichkeit gar nicht als das Design der eigenen Firma eben wahrgenommen wird. So, und das Problem ist ja auch nicht im Prinzip jetzt, dass es, ja, obwohl, es ist doch das Problem, dass es aussieht wie das iPhone. Ja, eigentlich ist genau das Problem, nicht, dass es, ob das Design jetzt geklaut ist oder nicht, sondern, dass es so aussieht. Und, das ist einfach, naja, das ist so ein Telefon, das wird in den USA so enden. Da kommt jemand, will ein iPhone haben und aber der Preis ist ziemlich happig, ja, und dann heißt, naja, hier, das haben wir das HTC, das sieht genauso aus, ist aber viel, viel billiger. Und dann sagen, ja, cool. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Kundschaft ist, die man wirklich brauchen will. Ja. Kann es nicht ganz so nachvollziehen. Die Marke HTC hat jedenfalls jetzt schon ziemlichen Schaden deswegen erlitten. Man sagt ja manchmal, besser man redet über etwas negativ, als man redet überhaupt nicht über etwas. Aber in dem Fall muss ich sagen, kann man das so nicht sagen, weil man macht sich hier komplett die eigene Markenidentität kaputt. Man stellt sich da als, auch wie gesagt, es wird halt so empfunden, man stellt sich da als Kopierer eines Designs, als Billigheimer, der auf der Welle von einem anderen, erfolgreicheren Gerät reiten will. Macht man nicht. Was hier schon an Porzellan zerbrochen wurde, und das noch in den USA, das ist unglaublich. In Großbritannien drehen die Leute schon komplett durch. Und da ist etwas, das habe ich noch nie gesehen bei AndroidCentral.com, ist da was passiert. Und zwar Alex Dobie ist ein britischer Journalist, wenn man das so sagen will, von dieser Android Central Webseite. Und der hat faktisch zum Boykott aufgerufen. Des HTC One A9. Und mit den Worten, please don't pay 470 pounds for an HTC One A9. Und das ist schon ziemlich heftig. Der Hintergrund ist nämlich der, rechne es jetzt mal in Euro um, beziehungsweise nimm die Werte von dem Beitrag, der in Deutschland geschrieben wurde, von Sascha Pallenberg bei mobilegeeks.de. Ja. Und ja, ganz klar, also 399 Dollar, ja, kostet dieses Mid-Range-Gerät in den USA. Es gibt in den USA auch eine Version 2 GB RAM und 16 GB, ja, sowie eine Version 3 GB und 32 GB. Ja. Wie ich zu dem Hauptspeicher stehe, wisst ihr ja, 2 GB geht eigentlich gar nicht mehr, aber gut, für ein Midrange-Gerät ist das in Ordnung. Ja. 16 GB Speicher, auch okay für ein Midrange-Gerät. 399 Dollar ist ein Preis, der ist akzeptabel, gerade noch so akzeptabel für ein Midrange-Gerät. Da kriegt man aber Besseres für das Geld, das muss man ganz klar sagen. So. Aber der Hammer ist, dass das Teil bei uns 579 Euro kosten wird. Euro. Wenn ich das zurückrechne, dann sind wir bei etwa 650 Dollar im Vergleich zu 399 Dollar, was es in den USA kostet. Und dann kann man das nicht mehr erklären mit Mehrwertsteuer. Ja. Schon gar nicht kann man das erklären mit Lokalisation. Das muss der Kunde nicht bezahlen. Das soll er nicht bezahlen. Und wenn das eine Firma nicht hinkriegt ohne Aufpreis, dann soll sie das Gerät erst gar nicht anbieten in diesem Markt. Es ist eine Riesenfrechheit, was da abgeht. Mal davon abgesehen, dass es in Deutschland nur die 2 GB-Version geben wird mit 16 GB Speicher. Und dafür soll man 579 Euro hinblättern? Ganz ehrlich, wer das tut, also da habe ich gar keinen Ausdruck mehr dafür. Ja. Bei dem zweifle ich an gesunden Menschenverstand. Denn da gibt's Dutzende von Handys, die deutlich besser sind. In Großbritannien ist es sogar so, dass für den Preis von 479 Pfund, ja, man schon langsam in die Preisregion eben kommt eines iPhones. Und da ist nämlich das ganze Problem. Das wird nicht so funktionieren wie in den USA, wo man dann sagen kann, du kannst dir kein iPhone lassen, hier ist ein Telefon, sieht genauso aus. Das wird nicht so funktionieren, weil das Telefon ist ja fast so teuer. Also keine Alternative, weder preislich noch leistungstechnisch. Wie gesagt, leistungstechnisch ist das eh nicht so der Bringer. Was aber nicht das Problem ist, weil es eben ja ein Midrange-Gerät ist. 5 Zoll, 1080p, das ist super. Ja, Snapdragon 617 Prozessor. Eins ist noch dabei, auch das wird hier im Artikel von Mobile Geeks hier kritisiert, und zwar die Kapazität von weniger als 2200 mAh Akku, und man weiß ja, wie die HTCs vom Stromverbrauch her sind. Na gut, okay, also ja, was steht dem jetzt gegenüber? Das Apple iPhone 6 beispielsweise, und da wird es mit wehenden Fahnen untergehen, ja, im Vergleich. Und ich finde auch, der Preis von 299 Euro wäre bei dem HTC A9 eher angebracht. Ja. 399 Euro wäre gerade noch so akzeptabel. Wir reden von Euro, also nicht 399 Dollar, sondern 399 Euro. Und das ist man ja schon gewohnt. Das ist, finde ich, auch nicht jetzt so extrem schlimm, dass jetzt zum Beispiel der Dollarkurs umgerechnet wird in Euro 1 zu 1. Ja, gut. Bin zwar auch der Meinung, dass das Gerät auch in den USA schon zu teuer ist, für 399 Dollar, aber trotzdem. Und 1 zu 1 Umrechnung ist zwar nicht schön, aber ist akzeptabel. Aber das hier, das ist eine Frechheit. Sowas ist echt der Hammer. Und also Google hat es ja auch schon gemacht, zwar nicht in dem Ausmaß, nicht so unverschämt, aber auch da war ja das Geschrei groß bei den Nexus-Geräten, dass sie unverhältnismäßig teuer sind in Europa, während sie in den USA ja schon teuer genug sind. Das muss man auch sagen. Was dahinter steht, weiß ich nicht. Da möchte ich auch keine Spekulationen anstellen und keine Verschwörungstheorien hier spinnen. Ja. Warum jetzt auf einmal Geräte teurer sind, ich komme auch gleich nochmal in den Community-Meldungen mit dazu. Aber klipp und klar, dieses Handy ist viel, viel zu teuer. Ja. Und wenn man mir das Handy vorsetzt und sagt, hier, das kaufst du jetzt für 579 Euro, dann mache ich ein Bernd das Brot. Niemals. Ja, ganz einfach. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Unglaublich. Man kann jetzt auf dem Preis noch weiter rumreiten, bringt nichts mehr. Ist eigentlich klar deutlich geworden. Hier hat auch Sascha Pallenberg hier nochmal erklärt, wieso das ein Desaster ist für HTC. Auch die Werbung wird hier kritisiert, wie das beworben wird. Design worth imitating. Ja. Allein das zu sagen, irgendwie ist da der Realitätsverlust bei HTC dermaßen groß offenbar, dass man nicht mehr begreift, wie der Markt das auffassen wird. Die meinen wohl, ja, das war ja das Design, was wir auch schon bei unserem alten Handy haben, mal davon abgesehen, dass es total bescheiden ist, wenn man das Design von einem Vorvorgängermodell von bei diesem no, beim neuen Gerät benutzt, schon allein das ist eine Sünde, ja, und wenn es noch so gut war übrigens. Aber dass der Markt dieses Design dem iPhone zuschreibt und nicht HTC, das dürfte eigentlich so ziemlich jedem klar sein. Außer HTC. Und das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich heftig. Und ja, ich kann mich eigentlich nur dem Resümee anschließen, zu diesem Marketing-Kram, was der Sascha da schreibt. Mensch, schmeißt die ganze Bande raus, inklusive Designer, und packt endlich wieder fähige Leute in die entsprechenden Positionen. Weiß allerdings nicht, ob das da nicht schon zu spät dafür ist. Weil, wir wissen ja, HTC hat es ziemlich schwer gehabt in den letzten Jahren, ja, von einer Negativschlagzeile in die anderen gerutscht, Personalabbau ohne Ende, und jetzt soll hier ein Gerät, oder soll ein Gerät auf den Markt kommen, die den Karren aus dem Dreck ziehen. Aber man legt die Geräte quasi in den Karren wieder rein, hast, das ist ein schönes Bild, ja, in den Karren wieder rein, das sinkt noch tiefer in den Dreck. Ich kann's nicht kapieren. Also wirklich. So, jetzt habe ich hier genug gescholten über das Teil. Jetzt gucken wir mal, was hier bei Android Central da noch dagegen steht. Also in den Vereinigten Staaten gibt es eben das für $399, übrigens mit 3 GB RAM und 32 GB Speicher. Und bei uns gibt es dann eben, oder in Großbritannien gibt es dann eben 429 Pfund, übrigens, ich glaube, ich habe vorhin 479, 429 Pfund, ja, für 2 GB und 16 GB Speicher. Und bitte Pfund, ja, nicht verwechseln mit Euro, Pfund ist ein bisschen mehr wert als Euro. Ja. Und eine direkte Umrechnung, bei uns wäre es, glaube ich, 650 Euro, Dollar, wie gesagt, wenn man es wieder zurückrechnen würde. Und der Preis in England wäre sogar $725, wenn man das wieder zurückrechnen würde. Und ja, damit, also das ist, wie gesagt, glaube ich, der erste Boykottaufruf von Android Central, immer eine ganz renommierte Android-Seite, den ich gelesen habe. Unglaublich. Vielleicht kriegt er auch Ärger, ich weiß nicht. Aber das habe ich noch nicht erlebt. So weit würde ich zwar jetzt nicht gehen, ganz klar. Es soll jeder das kaufen, was er will. Aber das Problem ist, dass das Telefon zu diesem Preis lächerlich ist. Noch nicht mal annähernd preis-leistungsmäßig okay. Und da muss man schon HTC sehr lieben, um das zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es genug Menschen gibt, die HTC so vergöttern, wie die Leute ihren iPhone oder ihren Apple vergöttern. Ja. Und also Apple könnte sich vielleicht sowas noch erlauben, aber das ist schon so starker Tobak, das würde ich noch nicht mal Apple zutrauen, dass sie sowas machen. Ja. Und auch da muss man sagen, was mich auch sehr, sehr böse macht, ist hier diese Umrechnungssache momentan, dass die Geräte einfach oder sind wohl nur wenige Hersteller, das muss man auch sagen. Ja, das machen bei weitem noch nicht alle. Diese Umrechnungsdinger. Und da muss ich sagen, also verkackeiern sollte man uns nicht lassen, ganz einfach. Dann muss eben, müssen eben Alternativen gesucht werden. Und boah, notfalls kann man da auch mal schauen, was so Apple verlangt. Wenn man da mal guckt, ja, oh Gott, jetzt habe ich Apple Cookies auf meinem Rechner, ich habe die Seite von Apple aufgerufen. Nein! Muss ich gleich nachher wieder einen Wipe machen. wenn ich mir jetzt mal hier angucke, iPhone in den USA, kann ich da überhaupt den Preis sehen? Zeigt er mir den Preis in Dollar? Ja, genau, das iPhone 6S kostet es 649 Dollar. Ja. Und ja, jetzt gucke ich mal, was es in Deutschland kostet. Das ist also das iPhone 6S, ja, 649 Dollar. Jetzt gucke ich mal. Na, geht es denn hier? Ich glaube, ich komme gar nicht auf die deutsche Seite drauf. Auch nicht schlecht. Hab ich auch nicht gehabt. Dann mache ich mal ein Incognito Window. So, ja, da geht's. Ja, so ist es bei mir, ne? Kaufen. Gucken wir mal, kaufen. Und was sagt's? Ja, 739 Euro. Ja, also ist doch noch einigermaßen verträglich. Also kann mir bitte niemand erzählen, dass es ein generelles Problem ist, ja, mit den Umrechnungsfaktoren. Also 649 Dollar und 739 ist schon ziemlich heftig, muss man sagen. Ist schon auch schon ziemlich fresh. Grenzwertig, meiner Meinung nach. Aber wenn man das jetzt mal ausrechnet, ja, Mehrwertsteuer drauf, Wechselkurs, gut, ist es eine Frechheit, die kann man noch einigermaßen wegstecken. Aber was HTC hier probiert? Und wie gesagt, HTC ist in einer ganz anderen Position. Und das sollten sie endlich mal einsehen. Ja. Also ein Lichtblick gibt's aber noch, immerhin. Ich will nicht alles schlecht machen. Ja. Und zwar HTC hat offenbar hier probiert, noch ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben und hat tatsächlich angekündigt, dass es eine Update-Garantie gibt, dass neue Updates innerhalb von 15 Tagen für das A9 erscheinen werden. Das wird von Experten natürlich allgemein stark angezweifelt. Da fragt man sich natürlich, wie soll das gehen bei der Sense-Oberfläche? Gleichzeitig muss man natürlich sagen, okay, wenn die das sagen, warum sollte man das nicht glauben? HTC ist jetzt nicht bekannt, dass sie irgendwie Lügen verbreiten oder so. Ja, also bitte, dann kann man es auch beim Wort nehmen. 15 Tage, wenn ein Update für die Nexus-Geräte kommt, ja, 15 Tage später soll dann das A9 das Update bekommen. Gut. Nehmen wir sie mal bei Wort. HTC, wie das dann intern aussieht, weiß ich nicht. Wie viele Leute dann beschäftigt werden müssen, um HTC Sense so schnell umzuschreiben. weil das einiges an, aber jedenfalls hat das HTC immer früher gesagt, ja, das dauert deswegen so lange mit den Updates, weil wir halt unsere eigene Phone-Software auch dann komplett anpassen müssen und quasi alles neu implementieren, und so weiter und so weiter. Und ja, wenn das jetzt schneller geht, dann gehe ich davon aus, da werkeln jetzt unzählige Leute daran, um dieses Versprechen dann auch wahrzumachen. Und boah, ich weiß nicht, ob das mit den Sparmaßnahmen von HTC eben übereinkommt. Aber das kann ich natürlich nicht sagen, das weiß ich nicht. Immerhin ein Lichtblick, wenn das tatsächlich, ja, wenn das tatsächlich so wäre mit den 15 Tage Update-Frist, dann wäre das natürlich zumindest mal ein kleines Trostpflaster. Kaufen würdest du den, weiß trotzdem nicht. Gut, sorry für die HTC-Fans. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass mit diesem HTC, was da momentan abgeht. Aber ich stütz jetzt nicht unbedingt die Firma, nur weil sie mir leid tut, sondern die müssen auch schon was vorzeigen. Ja. Und ich hätte gern ein starkes HTC als Konkurrenz zu Samsung, ja, und LG. Aber jetzt ganz ehrlich. Das ist auch nicht unbedingt die Schuld der Hardware. Das ist ja gerade das Problem bei HTC. Die Hardware ist eigentlich super, aber das Marketing und die Preisgestaltung und das Drumherum ist einfach eine Katastrophe. Und ich hoffe, dass das irgendwann noch in den Griff, dass sie das irgendwann noch in den Griff bekommen, bevor es eben zu spät ist. Gut, also weiter zu den News. Da gibt es ein paar erfreulichere Sachen. Zum Beispiel, dass es jetzt ja, herausgefunden wurde, dass es große Änderungen bei Google Keep geben wird, nämlich eine Zeichenfunktion, ein sogenanntes Doodle. Man kann also entweder einfach mit einem Stift, beziehungsweise also mit dem Finger, ja, mit einem virtuellen Stift zeichnen oder auch Fotos verändern, retuschieren, beziehungsweise eben drüber was schreiben, malen, etc. In Google Keep direkt, und das dann abspeichern wie gehabt, auch als Export zu Google Docs. Finde ich sehr, sehr schön. Ich habe bisher ein eigenes Programm dafür drauf. Das wäre natürlich toll, wenn man sich das wieder sparen könnte. Zumal jetzt diese Funktion nicht unbedingt immer so oft genutzt wird. Aber wenn man sie mal braucht, dann ist es schlecht, wenn man die App nicht drauf hat. Ne? Google Keep wäre da natürlich eine gute Sache. Wer also Google Keep eh schon drauf hat, der hat jetzt dann eine neue Funktion. Man hat es übrigens gesehen, als man so diese APK-Datei, also genauer untersucht hat. Und da war das dann drin. Man hat also gesehen, dass es auch viele verschiedene Pinselarten gibt. Ja, und auch die Icons dazu hat man entdeckt. Man weiß jetzt nicht genau, wann diese Funktion eingeführt wird. Theoretisch können die sogar wieder rausgenommen werden, ja. Aber davon ist nicht auszugehen, weil das doch eine sehr gute Aufwertung wäre von diesem Google Keep. Interessant ist, dass eigentlich alles schon in der App drin ist. Die müssen es nur noch aktivieren. Worauf wird gewartet? Keine Ahnung. Aber vielleicht soll das dann auch ein bisschen. Vielleicht hat ja Google gelernt. Ja, vielleicht macht Google das jetzt endlich mal so. Sie liefern nach und nach die Sachen auf, dann kündigen sie die Funktion an und dann wird es weltweit freigeschaltet und zack. Weltweit wird dann die App einfach diese Funktion haben und super. Ja, das wäre mal eine gute Sache, anstatt immer diese Staged Updates, wo der eine will sie gar nicht haben, will gar kein Update haben, kriegt es sofort. Und die anderen, wo hier jeden Tag 50 Mal hier überprüfen, ob die App jetzt endlich geupdatet wird, kriegen es nach 2, 3 Wochen. Vielleicht, das wäre eine gute Strategie, meiner Meinung nach. Ja, man macht die Updates still und heimlich. Also was heißt still und heimlich? Ich meine, man macht die Updates, aber kündigt die Funktion nicht an. Die Leute machen das Update von der App und dann kann quasi zack, umgeschaltet werden und dann weltweit, boop, hat eben die App diese neue Funktion. Das wäre eine gute Sache, aber es ist reine Spekulation. Die Funktionen sind jedenfalls alle integriert in der aktuellen App-Version 3.2.415. Also man kann gespannt sein und es geht weiter bei Google Keep. Auch das ist ja ein gutes Zeichen. Wer übrigens experimentierfreudig ist und gerne auch so ein paar Beta-Funktionen gerne mal nutzen würde, bei der Google Search App, also bei der offiziellen Google App auf Android, der kann das jetzt machen. Und zwar kann man sich anmelden für als Beta-Tester. Also das hört sich so schlimm an. Also man geht hier in eine Google Plus-Gruppe, meldet sich dort an, und dann wird man freigeschaltet für die Beta Bildversion, und das sind dann halt auch neuere Funktionen drin, die aber halt eben nicht unbedingt stabil laufen werden. Natürlich ist es da auch gut und ja, wird auch irgendwo erwartet, dass man dann auch seine Erfahrungen hier dann meldet auch und also sein Feedback, dass die dann entsprechend auch reagieren können, weil wer so eine Beta hat und sieht, dass es da und da ist, ist es ein bisschen instabil, dann sollte man das auch schon melden. Dafür ist ja ein Beta-Test da. Boah. Ja, was musste so kommen? Ja, ich habe es befürchtet, ich habe nur nicht gedacht, dass es schon so früh wieder rund geht. Und zwar Gerüchte über das Samsung Galaxy S7. Ich bin so müde, darüber zu erzählen. Ach. Aber ich muss ja, weil es halt auch viele Leute interessiert. Nee, mich interessiert es natürlich auch schon, ja, ganz klar. Aber ja, irgendwie ist das nach dem siebten Modell ist das irgendwie langweilig. Aber gut. Das Galaxy S7. Im Januar soll's kommen. Ja, Gerüchte besagen 19. Januar. Keine Ahnung, wie die an solche Daten kommen. Und Januar kommt mir auch ziemlich früh vor, weil entweder bringt man sowas vor Weihnachten oder dann doch ein bisschen später im Jahr. Aber okay, vielleicht, ja, ist das ja eine neue Strategie, von der ich noch nichts weiß. Viel Wissen übrigens tut man über das Galaxy S7 sowieso noch nicht. Man sagt, okay, ist ein USB Type-C Anschluss dran. Es soll 70% schneller laden als das Vorgängermodell. Naja, gut. Aber das ist alles nur Larifari und komplett nichtssagend. Ja. Aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen, nicht, dass er sagt, ja wie, hier man cast nichts von den neuesten Galaxy S7 Panikgerüchten. Naja. Gut. Also, dann nächste Meldung ist, Meizu tauscht in einer atemberaubenden Aktion jetzt ein OnePlus 2 gegen das Meizu Pro 5. Also hier greift Meizu frontal OnePlus an. Und ihr habt richtig gehört, also ihr könnt daran teilnehmen. Nicht jeder kriegt sein Gerät umgetauscht. Ihr könnt aber daran teilnehmen. Und wenn ihr auserwählt seid, das könnte auch so ein kleiner Seitenhieb sein auf dieses Invite-System von OnePlus. Ja, das ist ja auch eine Glückssache, ob man da so ein Gerät bekommt oder nicht. Und hier ist es halt reine Glückssache, ob euer Gerät umgetauscht wird in ein Pro 5. Ach, ich glaube, ich habe den falschen Artikel sogar noch verlinkt. Oder, ha, da ist er ja. Okay, also, genau. Meizu sagt also, OnePlus 2 gegen Meizu Pro 5. Help yourself, haben die gesagt. Naja, naja, Meizu auch nicht gerade die, der Weisheit letzter Schluss. Das Handy soll ganz gut sein. Optisch gefällt es mir wieder überhaupt nicht. Wenn wir da schon von HTC-Kopien gesprochen haben, dann müssen wir das auch bei dem Meizu sagen, dass es hier mehr oder minder, tja, ne? so aussieht wie aus Cupertino. Das muss man dann fairerweise auch sagen. Na, ist ja auch mal egal, ne? Auf jeden Fall ist das hier ein ziemlich starker Angriff, meiner Meinung nach. Und das Meizu hat also einen Exynos 7420 Prozessor, 5,7 Zoll Full HD AMOLED Display und 21 Megapixel Kamera. Also schon ein bisschen was entgegenzusetzen gegen das OnePlus 2, was mit einem Snapdragon 810 herausgebracht wurde, was ja immer noch unter bestimmten Umständen, ja, nicht jeder hat ein Problem damit, Überhitzungsprobleme hat. Ja. Und jo gut. Also, wer es denn probieren will, der kann das mal. Ich habe hier einen Link dazu reingesetzt. Da könnt ihr auch noch was drüber lesen. Und dann gibt es weiter zu einem Facebook-Link. Furchtbar. Aber da könnt ihr das dann in die Wege leiten, wenn ihr da, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ihr da dann Glück habt. Dann kriegt ihr das tatsächlich umgetauscht, wenn ihr denn wollt. Also, naja, gut. Tja, interessante Voraussetzung übrigens für die Android OEM-Lizenz von Android Marshmallow betrifft Dose und den Fingerprint-Sensor. Also zu dem Dose-Mode, da hatte ich ja letzte Woche schon einiges gesagt und es ist hier also vorgeschrieben, wer also eine Lizenz haben will, eine OEM-Lizenz, der muss sich daran halten, dass alle Apps sichtbar sein müssen, ja, und dass die sich, dass sie keine anderen App Standby Funktionen nutzen, ja, also das, was ich gesagt habe, um das Gerät quasi künstlich wach zu halten sozusagen, ja. Wie das jetzt mit den Apps geregelt werden soll, das kann ich noch, das kann ich gar nicht sagen, weil meiner Meinung nach geht es hier ja um die Hardware-Anbieter, also wer ein Android-Gerät anbietet, der möchte eine Lizenz haben mit Play Store und so weiter, ja, der muss sich ja an diese Regeln halten. Also der muss das DOS richtig implementieren in seine Geräte, so dass die eben die Apps das nicht machen können, was immer das auch heißt. Und das muss auch transparent sein. Und das finde ich auch interessant, diese Vorgaben von DOS, die dürfen nicht von diesem Android Open Source Projekt verändert werden und in eine andere Form implementiert werden, sondern müssen so implementiert werden, wie sie vorgegeben sind. Auch das ist eine interessante Sache und das könnte unter Umständen wieder die Anwälte beschäftigen. Was gab es, glaube ich, noch nicht, oder? Also jedenfalls weiß ich davon jetzt nichts. Der Fingerprint-Sensor, das ist vorgeschrieben, muss eine Akzeptanzrate von nicht höher als 0,002% haben. Und muss die Versuche beschränken für die letzten 30 Sekunden, also auf 30 Sekunden nach 5 Versuchen. Und es dürfen keine Third-Party-Apps benutzt werden, die zwischen verschiedenen Fingerabdrücken unterscheiden können. Auch das ist ein interessantes Ding. Und zu guter Letzt, Full Disk Encryption ist zurück. Der Hersteller muss sicherstellen, dass standardmäßig die Verschlüsselung aktiviert ist beim Telefon, beim Tablet und dass die Performance über 50 Megabits, glaube ich, ist es pro Sekunde, also erfüllt wird, ja. Und dass die Verschlüsselung also eben bei standardmäßig aktiviert ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier wird auch wieder ganz klar, nachdem bei Android 5 ja da wieder zurückgerudert wurde, ja, nachdem es ursprünglich so war, dass auch da die Verschlüsselung Pflicht war. Da gab es ein paar Und da habe ich ja auch selbst gerätselt, wieso das so ist. Also bei ein paar Mid-Range-Geräten und vor allem bei den Low-End-Geräten gab es halt ein paar Probleme mit der Geschwindigkeit für das Entschlüsseln. Ja. Deswegen hat es Google dann, ist da dann zurückgerudert in der nächsten Version und es war dann eben nicht mehr Pflicht. Jetzt kommt es zurück mit eben dieser Einschränkung, dass für alte Geräte muss es also nicht aktiviert werden und für die neuen Geräte ist es vorgeschrieben. Ja. Was ich ganz klar sage, ist auch ganz gut und richtig. Letztens war es gerade wieder, oder ich habe es heute gerade gelesen, wegen Apple, dass jetzt ein Richter auch Apple quasi aufgefordert hat, das zu entschlüsseln. Das ging nicht, Apple kann es nicht, ja, sagen die zumindest. Und damit war das erstmal gegessen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Teil, dass man so eine Verschlüsselung hat für den Fall der Fälle. Denn die Daten, die da ja abgelegt werden, können auch für ganz böse Zwecke missbraucht werden in so einem Handy. Und dann ist es eben gut, wenn die voll verschlüsselt ist. Ja, traue niemanden sozusagen. Bevor wir jetzt weiter zu Fox Mulder abdriften, ist auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich. Schlüsselung. Ja, die Leute sind da ein bisschen locker, aber ich denke, wenn es keine Nachteile groß hat, und das hat es bei den Geräten, bei den modernen auch nicht, ich hatte mich da immer gewundert, auf dem Nexus 4, ich hatte nie irgendein Problem, auf dem Pipo T9, was ja eigentlich auch nicht so das super Übergerät war, jedenfalls nicht noch im Jahr, hatte ich auch keine Probleme mit der Verschlüsselung. Und jetzt sind die Geräte doch schon um einiges weiter. Und jedes Android-Marshmallow-Gerät sollte das dann eigentlich auch ohne merklichen Geschwindigkeitsverlust beherrschen. Ja, Google Maps bekommt in der neuen Version wohl Zwischenziele. Sieht alles so aus, dass eben hier endlich das lang, ja, geforderte System dann aktiviert wird, wo man also Zwischenziele bzw. mehrere Ziele angeben kann. Und ja, das, wie gesagt, das wurde oft gefragt. Ich weiß es zwar nicht genau, ich hatte es nie gebraucht, nie, aber ich weiß offenbar von Leuten, also ich weiß von Leuten, die brauchen das offenbar unbedingt. Ja, und deswegen ist es ganz gut, dass es jetzt wieder eingeführt wird, oder dass es eingeführt wird. Wann das Update kommt, ist noch nicht ganz klar. Trotzdem sage ich, ja, das ist auch wieder ein schönes Update für Google Maps, aber bitte jetzt endlich komplette Offline-Karten, ja, das, was versprochen wurde, und zwar schon vor Ewigkeiten, bitte jetzt endlich machen. Auf der letzten Google I/O wurde das versprochen. Dauert mir jetzt schon zu lange. Ja, tja, Samsung Galaxy View. Ja, Displays, werden größer. Ja. 18,4 Zoll Tablet-Display jetzt von dem Galaxy View. Leider auch hier Mid-Range-Spezifikation, was, naja, für so ein großes Display doch schon ein bisschen schade ist. Da hätte ich ein bisschen mehr Power erwartet, aber da geht es wahrscheinlich eben auch letztendlich um den Preis. Ich kann die genauen Daten hier jetzt noch nicht sagen. Ich gucke aber mal, ob da irgendwo was noch steht. Jetzt müssen wir ein paar Anhaltspunkte, warum hier in dem Artikel steht, dass es Midrange ist. Tja, so ist es, ne? Nix. Also, muss ich einfach mal dem Artikel glauben, Midrange? Was soll das? Ja, ich glaube niemanden. Was soll das? Naja, okay. Also, ich werde das sowieso auf dem Laufenden halten, mit diesem, bei diesem Tablet. Ach, hier habe ich was. Genau, was sehr schön. 18,4 Zoll TFT-Display mit 1920 x 1080 Bildpunkten. In den USA kostet das Ganze 599. Ja, bin ich schon mal auf den Europapreis gespannt. Wobei $599 schon ziemlich heftig ist. Auch hier in Midrange, $599 für ein Tablet, okay, naja. Mag noch okay sein. 64-Bit Octa-Core-Prozessor mit 1,6 GHz, 2 GB RAM, 32 GB interner Speicher und Micro-SD-Karten-Slots. Ja, geht als Midrange dann doch okay. Meiner Meinung nach die 2,1 Megapixel Front-Facing-Kamera, die kann man wohl getrost vergessen, aber ich glaube, das ist ja auch vom Tablet her nicht unbedingt jetzt groß für die Selfies gedacht. Ja, ansonsten LTE, HSPA Plus und 6700 mAh Akku. Bei der Bildschirmgröße weiß ich gar nicht, ob das so gut ist. 8,5 Stunden ist Videoplayback angegeben, also ja, das kann dann doch schon ein bisschen eng werden, ja, sag ich mal. Also vielleicht ein etwas größerer Akku wäre vielleicht besser gewesen bei dem Teil. Weil klar, je größer das Display, desto mehr Strom wird auch verbraucht, wenn man das Gerät nutzt. Und da wird was verbraten, ja. Naja. Ja, noch ein Update, Play Store. Eventuell könnt ihr den sogar schon bekommen haben. Bei mir dauert es mal wieder wie irre lange. Ja. So viel zu dem Thema mit den Updates mal wieder. Ich guck gerade noch mal. Nein, natürlich habe ich den noch nicht. Es gibt einen schönen neuen Play Store, neues Design, runde Buttons statt eckige und hier alles ein bisschen besser unterteilt. Ja, also wenn ich hier jetzt mal mir den Screenshot angucke von dem neuen Play Store und ich gehe hier ins Handy und lade den jetzigen Play Store, dann sehe ich hier oben Buttons Apps, Games, Movies, Music, Books, Newsstand und so weiter und so weiter. Ganz oben. Und das ändert sich, da gibt es erstmal eine Unterscheidung Apps und Games und Entertainment. Und das finde ich schon mal ganz wichtig. Ich gehe mal davon aus, dass bei Entertainment dann die Books, Newsstand, Movies und Music dabei ist, während Apps und Games eben, wie das hier schon sagt, zusammengefasst sind. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und dann sieht man unten drunter noch weitere schöne rund geformte Knöpfe mit Topcharts, Games, Categories und so weiter und so weiter. Sieht viel, viel übersichtlicher aus. Auch oben ist eine schöne, statt hier diese Zeile nur, ist da dann auch ein Bild zu sehen, wo man dann auch verschiedene Angebote oder wo Google verschiedene Angebote promoten kann. Ne? Und ich finde das eigentlich sehr, sehr ansprechend soweit. Kann man doch nichts sagen. Jo, gut, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Und zwar gab es da noch ein paar Fragen vom Netzbike zum Chromecast-Audio und deswegen möchte ich da noch einen Nachtrag bringen. Das dürfte nämlich sehr interessant sein. Eigentlich habe ich ja gedacht, ich habe das alles gesagt. Ich glaube, ich habe es auch alles gesagt, nur offenbar nicht so gut rübergebracht. Deswegen noch mal ein paar Fragen direkt, damit da etwas klarer ist, das Ganze. Ja, und zwar taucht da erstmal auf, ja, man kann mit dem Handy natürlich direkt auf den Chromecast Audio streamen. Ja, und auf den normalen Chromecast auch. Dafür nimmt man die Mirroring-Funktion, die eingebaut ist in der Chromecast-App, dann wird es auch tatsächlich so gemacht. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist für wirklich die Sachen, die eben jetzt nicht die Funktion bieten, das direkt aus dem WLAN direkt an das Gerät zu spielen. Und das sind auch eben dann nicht die Stärken, weil dann haben wir ja dasselbe, was wir auch mal Bluetooth haben müssen. Da muss das Gerät die ganze Zeit dieses Programm nutzen und dann Musik quasi vom Handy direkt abspielen und das wird übertragen an das WLAN und vom WLAN geht's dann wieder an den Chromecast Audio, so wie das dann auch über Bluetooth vom Handy an den Bluetooth Lautsprecher geschickt wird. Nur das kostet dann natürlich auch wieder Akku, das Gerät muss entsprechend angeschaltet sein, muss auch dann eben ja benutzbar sein. Bei dem Chromecast Audio und Chromecast TV ist es ja wirklich so, wenn man da erstmal die Befehle gegeben hat, ist das Handy, das Tablet ist nur die Fernbedienung. Die Inhalte werden normalerweise direkt aus dem Netz gestreamt und dann kann man das Handy auch tatsächlich, habe ich probiert, ausschalten, ja, das nützt, also das läuft vollkommen autark dann. Ja. Und das soll ja auch der Vorteil sein, was ja auch gezeigt wurde in der Präsentation, dass man dann zum Beispiel durch die Telefonanrufe hier nicht gestört wird oder umgekehrt. Ja. Es hat überhaupt keinen Einfluss mehr auf das Gerät, sobald der Chromecast Audio spielt, ist das Gerät außen vor. Man kann da nur stoppen, vorspulen und so weiter und so weiter. Ja, also man kann aber auch direkt streamen, nur wie gesagt, das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Ja, dann noch die Sache kompliziert. Ja, eigentlich jetzt nicht. Der Nachteil ist tatsächlich mit dem YouTube meiner Meinung nach beim Chromecast Audio, dass man das nicht dran kriegen kann, oder den Chromecast Audio dazu bringen kann, eben nur den Ton abzuspielen von YouTube-Videos. Ich kann mir schon vorstellen, warum das so ist, habe ich ja auch gesagt. Möglicherweise wegen der Werbung, die dann eben nicht mehr angezeigt werden kann, wenn man etwas nicht sieht. Kann man auch die Werbung nicht sehen. Ja, das ist halt so. Und ich denke, das wird der Hintergrund sein. Mal gespannt, wie das dann in den USA ist bei YouTube Red, wenn das jetzt rauskommt. Und ob das da dann funktioniert, weil da wäre es ja zumindest mal von der Warte her egal. Es kann aber trotzdem sein, dass da vielleicht die Rechteanbieter nicht besonders erpicht darauf sind, weil die ja immer sagen, ja, die Experience muss so sein, wie wir uns das gedacht haben. Ja, es gibt ja da schon verschiedene, ja, Hürden zu nehmen. Ja, das aber mit diesem Chromecast am TV und Audio, das ist eigentlich ganz gut soweit. Diese Splitter, die kosten eigentlich nur noch ganz wenig und haben digitale Qualität. Da braucht man eigentlich nicht groß jetzt zu also tief in die Taschen zu greifen. Wie gesagt, ich habe das ja an das TV-Gerät angeschlossen und habe ja die TV-Funktion bei mir drin. Also ich glaube, die Samsung TVs haben es alle, wenn ich das richtig weiß, über HDMI rein und dort Bild ausschalten. Ich habe auch hier Tests gemacht. Ja. Ich mache vielleicht nochmal einen Follow-up-Artikel für nächste Woche. Ich habe auch hier einen Test gemacht. Also normal TV zwischen, je nachdem, was auf dem Bild ist, dunkles Bild etwa 49 Watt bis 52 Watt. Und bei hellem Bild, ja, übrigens der schöne Bildschirmschoner vom Chromecast, der treibt das Ganze, wenn man sich also die schönen Bilder anguckt, auf über 100 Watt hoch. 105 Watt habe ich da gemessen. Ja, vielen Dank für diese schönen Bilder. Ja, dann habe ich den Bildschirm ausgeschalten und bin auf 15,8 Watt gekommen. Und das ist akzeptabel für Musik zu hören, denke ich. Ja, also das ist dann eine ganz gute Sache. Und da müsst ihr dann gucken in eurem TV-Gerät, ob ihr so eine Funktion habt. Ansonsten gibt es ja, wie gesagt, auch wer eine Heimkinoanlage hat, der muss sich da eigentlich gar nicht so groß drum kümmern. Statt in das TV-Gerät steckt er den Chromecast dann in den HDMI-Eingang am Soundreceiver. Da wird auch das Bild mit übertragen an das TV-Gerät dann. Hört sich jetzt so extrem teuer an, aber es ist eigentlich schon Standard mittlerweile. Und dann kann man darüber den Ton ja auch hören, selbst wenn das TV-Gerät gar nicht eingeschaltet ist. Da muss dann nur der Soundreceiver eingeschaltet sein. Und ansonsten denke ich, ja, also ich werde, wie gesagt, nochmal einen Follow-up-Artikel schreiben. Aber eins noch die Sache Bluetooth gegen Chromecast, ja. Also das ist schon so, dass die Qualität über den Chromecast, auch über den Chromecast TV, wesentlich besser ist als über die Bluetooth-Schnittstelle. Das hat einfach damit zu tun, weil die Datenübertragungsraten bei Bluetooth nicht ausreichend sind. Und noch schlimmer, es wird Bluetooth übertragungsmäßig komprimiert. Ja. Dieses Bluetooth-Protokoll ist eine Komprimierung. Und das heißt, man hat komprimierte Daten, die werden nochmals komprimiert mit Bluetooth. Und wer hier mit Konvertierung öfters mal zu tun hat, der wird gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Codiertes kodiert man nicht nochmal verlustbehaftet. Das ist übel. Das ist schlecht. Und deswegen kommt es eben auch zustande, dass dann möglicherweise eine FLAC-Datei sich nicht so gut anhört, wie eine 320 Kilobit-Sekunde-Datei direkt von dem Gerät, das eigentlich abspielt, über das Bluetooth-Gerät. Wenn wir dann weitergehen mit Ogg Vorbis mit 500 Kilobit-Sekunde Komprimierung und eben dem guten Ogg Vorbis Codec, dann ja, ist das ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, zumindest wenn man die geeignete Anlage hat. Ganz ehrlich, die normalen Sachen, die hier Datenübertragungsraten von 256 Kilobit haben, da wird man kaum Unterschied feststellen über den Chromecast, aber einen Unterschied festzustellen über Bluetooth. Dazu muss man kein jetzt super Profi sein oder eine extrem teure Anlage haben, sondern das kann man auch mit normalen guten Anlagen durchaus merken, negativ merken. Deswegen zusammen mit dieser ja, Unfreundlichkeit, das Gerät muss laufen, verbraucht Strom, das Empfangsgerät muss laufen, verbraucht Strom. Und deswegen, zusammen mit dem ist es dann eben schon ein deutlicher Fortschritt, wenn der Chromecast direkt über WLAN, nicht über das Handy, seine Daten empfängt und dann eben auch in der besseren Qualität. Ja, dann, ja, nochmals wegen den Preisen, HTC, da hat's, hoppla, was ist das? Halt verrutscht ich dauernd in den Zeilen, was soll denn das? Da hatte Alexander nochmal geschrieben, zu diesem Thema wegen den Preisen, zum Thema, dass die neuen Nexus-Geräte in Europa sehr viel teurer verkauft werden als in den USA. Das scheint leider ein beliebter neuer Trend zu sein. Das HTC One A9 wird in den USA mit 3 GB RAM für $399 angeboten. Ja, und 32 GB Speicher, füge ich noch hinzu, ja. Und in Großbritannien eben 2 GB RAM und 16 GB Speicher für 470 Pfund, was eben zurückgerechnet dann wieder extrem teuer ist. Auch hier das Surface Pro 4 von Microsoft ist für 899 in den USA zu bekommen, aber 999 Euro hier. Also es hatte 100, na, kann man ja nicht sagen, das sind mehr als 100 Euro, weil das eine ist der Dollar und das andere ist Euro und Dollar ist weniger wert, ja. Also es ist schon heftig. Ja, es ist wirklich ein Drama momentan. Also zum Glück machen es nicht alle Firmen. Ich bin auch der Meinung, man sollte solche Firmen, solch ein Gehabe nicht unterstützen. Ja, ganz einfach. Das muss nicht sein und da muss den Firmen auch klar werden, okay, also die Europäer sind nicht ganz so blöd, wie wir gedacht haben. Die kaufen das sogar tatsächlich nicht, wenn das total überteuert ist im Vergleich zum amerikanischen Markt. Wie, die sind nicht blöd? Okay, dann müssen wir halt nochmal überdenken, unsere Strategie. Ne? Ansonsten, wenn das hier gekauft wird bei uns, ja, dann können sie es ja mit uns machen. Ne? Aber ich glaube auch, dass sie sich da groß verrechnet haben, die Firmen, denn ich weiß nicht, ob das von denen zu denen noch nicht durchgedrungen ist, dass bei uns diese Geiz ist geil Mentalität herrscht. Die gibt's eigentlich in den USA so nicht. Da sind die Leute eher mehr bereit, mehr Geld auszugeben als bei uns. Bei uns ist jetzt jeder Pfennig oder jeder Cent nochmal umgedreht. Und ja, also ich weiß nicht, ob das so die richtige Methode ist. Ja. Mal gucken, ja, wie das sich das entwickelt. Ja, dann noch was. Ja, Back to the Future. Tja, das ist so eine Sache. Letzte Woche war das ja, eigentlich hat es mit dem Uncast gar nichts zu tun, ne? Vielleicht ein bisschen. Da war ja dieser Back to the Future Day und das fand ich ganz, ganz toll, ja, weil am 21. Oktober 2015 ist Marty McFly in unsere Zeit hier gekommen und der wäre schockiert gewesen, wenn er die Wahrheit gesehen hätte, ja. Keine Fusion, Mr. Fusions am Auto, stattdessen fahren wir noch mit fossilen Brennstoffen. Nee, oder? Das gibt's doch nicht. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, 1984, 85, dass wir wirklich noch mit fossilen Brennstoffen fahren. Unfassbar. Naja, okay, aber was soll's, auf jeden Fall. Die Sache ist, naja, immerhin gibt's etwas, was bei Back to the Future nicht vorhanden war. Und das war Smartphones und Selfies. Ja. Also ich finde die Smartphones, die finde ich schon ziemlich genial. Zwar war da sowas Ähnliches, ja, aber das kann man nicht als Smartphone sehen. Also wir sind irgendwie, also in der Beziehung sind wir der Zukunft von Back to the Future 2 doch tatsächlich sogar voraus. Ja? Tja. Nun ja. Gut, wie auch immer, das war jetzt nur so ein kleiner Abdrift. Das muss immer sein. Ne? Die App der Woche. Als letztes heute kurz und schmerzlos ein Spiel. Power Ping Pong. Ja, wer sich beeilt, im Moment noch im Play Store zu bekommen für 10 Cent im Angebot. Da gibt es eine ganze Reihe von Spielen momentan für 10 Cent im Angebot. Ich gucke gerade noch mal, das noch alles bei ist. Zum Beispiel Robbery Bob 2, Spy vs. Spy. Nein, kostet schon wieder 2,99. Ach, schade, Mist. Donnerwetter. Incredible Jack beispielsweise, Fleece Lightning, Need for Speed, und so weiter und so weiter. Das alles für 10 Cent pro Game. Ist das nicht super? Also wenn ihr dann noch, wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr auch noch dieses Power Ping Pong, die App der Woche für 10 Cent. Und die hat's in sich. Da geht's rund. Also wer jetzt normales, langweiliges Ping Pong erwartet, da wird leider enttäuscht werden, denn da geht's rund. Da gibt's Specials ohne Ende. Da blitzt, donnert's und fetzt's an allen Ecken und Enden. Ein Meister, der quasi nicht zu besiegen ist. Ja. auch die einzelnen anderen Spieler in den Turnieren sind doch recht happig. Ja. Und die Charaktere sind wirklich super süß. Da muss man von japanischen Kung-Fu-Meistern über Afro-Look tragende Spieler bis hin zu Panda-Bären besiegen, ja. Also da geht's richtig zur Sache. Und wie gesagt, die Special Effects da bei dem Game sind unwahrscheinlich gut. Und es ist ein bisschen chaotisch teilweise, muss man auch sagen. Also, wie gesagt, da blitzt und funkt's manchmal an allen Ecken und Enden. Zum Glück hat man auch da ein paar Gegenmaßnahmen, zum Beispiel so ein Fokus, wenn der aufgeladen ist und der Gegner macht zum Beispiel eine Power-Aktion, dann wird alles verlangsamt, wie in Zeitlupe, und dann hat man genug Zeit zum Reagieren. Wenn man den Fokus nicht hat, dann ist man verloren, ja. Und ja, 12 verschiedene Schläger gibt es übrigens. Und jeder Schläger kann oder hat einige besondere Eigenschaften. Zum Beispiel bei dem einen kann man mehr den Ball andrehen, der andere schlägt fester und so weiter und so weiter. 8 Gegner gibt es. Und da gibt es auch verschiedene Modi, zum Beispiel einen Arcade-Modus, der gefällt mir am besten. Oder eben auch einen ja, Survival Mode. Ich weiß nicht, da habe ich den Sinn ehrlich gesagt noch nicht so verstanden von dem Survival Mode. Ja. Das ist irgendwie total sinnlos meiner Meinung nach, aber vielleicht ja, habe ich da jetzt auch nur den Sinn noch nicht kapiert. Ja. Und ja, also ich finde das total gut. Die Specials können am Anfang natürlich irritieren. Die Abwehrmaßnahmen genauso, wenn man auf einmal das ganze ja der ganze die ganze Tischtennisplatte auf einmal verlängert wird, ja, mit irgendwelchen komischen Reflektoren. Das ist schon ziemlich heftig, aber es macht riesig Spaß, meiner Meinung nach. Ich werde auch gleich wieder weiterzocken. Mit 221 Megabyte ist das Ding allerdings ein Mammutspiel. Das muss man sagen. Der Hersteller sitzt in der Schweiz, aber wie heißt der? Chilingo, genau. Chilingo dürfte eigentlich bekannt sein. Die haben relativ viele gute Games. Und das Spiel ist auch relativ neu, gibt es seit September 2015. Wie gesagt, 221 Megabyte. Boah, die Grafik ist halt schon gut bei den Charakteren. Ja. Und mich erinnert das an irgendein Spiel, aber ich weiß leider nicht mehr, wie das geheißen hat. Diese Gegner, das sind so Puppen, die digitalisiert worden sind. Und bei der Vorstellung sieht man noch, dass es so Gummipuppen sind, ja, so Plastikpuppen. Das ist ziemlich cool. Ich krieg's nicht mehr hin, was das für ein Spiel war, aber es macht jedenfalls riesig Spaß. Hat mich sofort an diese Art da erinnert. Und deswegen, App der Woche, Power Ping Pong von Chilingo. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Anregungen, Infos oder Kritiken habt, nur her damit. Google Plus, Uncast oben, das Suchen bei Google Plus eingeben und schon findet ihr die Community-Seite. Das ist die Anlaufstelle. Da könnt ihr alles reinhauen. Ja, die ganzen Links und Informationen zu der Sendung heute sind wieder jede Menge und auch wichtige natürlich. Findet ihr auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com. Das landet ihr irgendwo anders da. Und ich damit wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss!